Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Oktober. Nachdem wir in den News ein paar Minuten lang im eigenen Teil geplätschert haben, starten wir diesen Monat in der Ferne. Mit einem Beitrag zu den Wahlen in Brasilien. Langsam kommen wir näher, indem wir die Ereignisse im Chemnitz vorletzten Monat beleuchten. Wir enden diesen Monat an der Theke, bekanntlich der schönste Ort, aber nur, wenn er auch nach dem 31.12. noch da ist. Ihr habt's erraten, wir berichten euch vom Syndikat. Ist aber alles keine Wohlfühl-News. Tja, so sieht's aus, Schweinewelt. Als Mittel dagegen, aus der Kategorie "Jetzt helfe ich mir selbst", einige Infos über den Copmap. Und, um den Podcast abzuschließen, gibt's nochmal Satire und Soli vom Fass. Danke, dass ihr zuhört. Dies ist der anarchistische Monatsrückblick Oktober 2018. Und jetzt zum News. Uiuiui, was ist da los? Wenn das A-Radio den New York Times zitieren kann, ohne damit Satire treiben zu wollen. Es geht, nein, nicht um 12 Monkeys, die bis dahin gefangenen Tiere freien Eintritt und zuerlaubt haben, sondern um den Rückzug Googles aus Kreuzberg. Es sei eine Surprise Victory to Anti-Gentrification Groups mit Ideologien, die von Neighborhood Activism bis zur Anarchie reichen. Google selbst sagt, es habe aus eigenen Stücken entschieden, das in 2016 angefangene Projekt aufzugeben, da der Bedarf an einen Inkubator für Startups viel kleiner ist als noch vor 2 Jahren. Ja, ja. Und Arschkriecher der Unternehmer Chaya von der FDP trauert beim Fakt, dass diese Entwicklung eine Ausladung bedeutet, für Tech-Unternehmen nach Berlin zu ziehen. Nicht so schlimm, du. Ob dann die neue Betreiberorganisation BetterPlace.org das Umspannwerk wirklich zu einem Better Place macht, bleibt noch abzuwarten. In der Zwischenzeit, so klingt's aus dem Kreis Google Campus und Co. verhindern, können wir unsere Energie gegen das neue Startup-Zentrum an O-Platz, das dortige Orania Hotel oder die Google Factory richten. Am 26.10. war in Frankfurt der Herbst am Start. Welcher? Ist doch klar. Es gibt nur einen wahren Herbst. Es wurden 9 Häuser besetzt. Die Häuser würden am gleichen Tag wieder verlassen, da sie zu sehr verfallen seien. Alles super, niemand muss Instandbesetzer sein. Aber in Zeiten wie diese sind neue, brauchbare Räume mehr als sinnvoll. Sieht aber ganz so aus, als hätte der Herbst erst gerade angefangen. Und wer weiß, was in Hashtag November so geht. Mehr Infos zu Frankfurt unter Hashtag besetzen 069. Und dann, last but not least, gab es ganz am Ende des Monats die letzte und bislang größte Ende-Gelände-Aktion im rheinischen Braunkohlerevier. Diesmal unter dem Motto Ende-Gelände, Hambi bleibt, one struggle, one fight. Die Übereifer der NRW-Bullen, die am Freitag den gesamten Donnerzug einer Personalienkontrolle unterzogen, wurde am Samstag, nach einem Tänzchen mit unmotivierten Bullen um offenen Wasserwerfer, mit einer massenhaften Besetzung der Hamburgbahn beantwortet. Die anarchistischen BeobachterInnen vor Ort lobten die massenhafte Beteiligung und die gute Laune, wenn sie auch die moderate Haltung gegenüber der Polizei kritisch sehen und zurzeit auch über die Frage beraten, ob Kohlekraft tatsächlich weggesungen werden kann. Ihr hört jetzt den Beitrag zum Wahldebakel in Brasilien. Am 28. Oktober hat Brasilien den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro mit 55% der Stimmen in die Regierung gewählt. Schon in den Wochen davor, während des Wahlkampfs, kam es im ganzen Land zu Angriffen von Bolsonaro-Anhängern und Faschisten auf Linke und Minderheiten. Um einen Überblick über die Situation und die neue Regierung zu bekommen, haben wir für euch einen Bericht einer Person des anarchistischen Kollektivs Facção Fictícia übersetzt. Der Bericht wurde vor einigen Tagen vor der letzten Wahlrunde aufgenommen und wurde in Auszügen auch von unseren Freunden vom Hotwire-Podcast in den Ausgaben 40 und 41 veröffentlicht. Fangen wir damit an, wer dieser Jair Bolsonaro eigentlich ist und woher er kommt. Jair Bolsonaro is a deputy who has been in Congress for the last 27 years consecutively. Jair Bolsonaro ist ein Abgeordneter, der durchgehend 27 Jahre lang im Kongress war. In all dieser Zeit hat er nie eine Gesetzgebung eingebracht, die für die Menschen gewesen ist. Er hat immer gegen das Wohl der Leute gestimmt, gegen die Rechte von ArbeiterInnen oder Frauen. Und jetzt steht er zur Präsidentenwahl. Er wurde 2011 bekannt, als er in einem TV-Interview sagte, dass seine Söhne aufgrund ihrer Bildung niemals mit Schwarzen oder Schwulen verkehren würden. Danach gab es viele Leute, die seine Ideen unterstützt haben und sagten, er würde die Werte der traditionellen Familie verteidigen. Die erste Demo für Bolsonaro und seine Agenda fand Ende 2011 statt, als Neonazis in der Innenstadt São Paulos aufmarschierten. Viele AntifaschistInnen versammelten sich ebenfalls für eine Gegendemo. Sie wurden durch eine Polizeilinie getrennt. Es waren hunderte AntifaschistInnen und ein paar Dutzend Neonazis mit Hakenkreuzen und Faschosymbolen und Flaggen, die für Jair Bolsonaro marschierten. And we have like hundreds of antifascists and dozens of neo-Nazi with swastikas and fascist logos and flags marching for Jair Bolsonaro. Bolsonaro ist also ein reaktionärer Hinterbänkler, der mit seinen kruden Ansichten und menschenverachtenden Aussagen nun den Wahlkampf gewonnen hat. Klingt in den heutigen Zeiten nach Donald Trump gar nicht mehr so überraschend. Aber wie genau kam es in Brasilien dazu? After the social movements and the mobilizations in 2013 showed that political parties and die sozialen Bewegungen und Mobilisierungen von 2013 haben gezeigt, dass die politischen Parteien nicht mehr die Bedürfnisse der Bevölkerung repräsentieren. Uns gelang es als autonome Bewegung der Basis allerdings nicht, den Menschen eine Alternative zu bieten, den Gedanken zu verbreiten und wirklich zu etablieren, dass wir uns selbst organisieren können, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen können und dass wir dem Kapitalismus und dem Staat noch radikaler entgegentreten können. Wir sahen eine Welle von Menschen, die von der Regierung enttäuscht waren, insbesondere von der Arbeiterpartei PT, die 13 Jahre an der Macht war. Die Medien und Eliten haben die PT-Regierung angegriffen, wann immer sie konnten. Obwohl all die Korruptionsskandale alle Parteien, links oder rechts betreffen, fokussierten sich die Medien ausschließlich auf die PT-Regierung, als sei Korruption etwas, das Teil der Linken sei, und nicht etwas, das dem System, dem Staat, dem Kapitalismus inhärent ist. Wir konnten also beobachten, wie sich Leute als Außenseiter und als gegen das System zu geben begannen. Und sie haben dabei die Agenda und den Diskurs von rechts außen übernommen. Bolsonaro und seine Partei PSL gehören zu denen, die mit diesen Leuten sprachen, ihre Unzufriedenheit aufnahmen und diese Emotionen und Affekte benutzten, um eine Bewegung aufzubauen, die ihre Agenda unterstützt. Diese Tendenz lässt sich auch global beobachten. Wenn nach Aufständen autonomer Kräfte es uns nicht gelingt, eine radikale Alternative zu bieten, die sich ausbreiten kann, dann können die Rechten das benutzen, um Leute für ihre schlechten Lösungen zu mobilisieren, um die Armen verantwortlich zu machen, die Einwanderer, Minderheiten, Schwule, Frauen oder schwarze Menschen. Für sie sollen alle, die außer der Reihe treten, entweder weggesperrt oder umgebracht werden. Bolsonaro hat gesagt, dass er Folter für ein effizientes politisches Instrument hält und dass die Diktatur nicht stark genug war, denn sie hätte mehr Menschen töten können. Seine Aussagen und Ansichten sind also immer sehr dramatisch und apokalyptisch, und sie laden Leute ein, aktiv zu werden im Sinne der Rechten. Invite people to take a radical path towards the right. Zwischen 1964 und 1985 herrschte in Brasilien eine brutale Militärdiktatur, in welcher Folter und Tötungen von Oppositionellen und Minderheiten sowie Enteignungen und Vertreibungen von traditionellen und indigenen Bevölkerungen zur Tagesordnung gehörten. Zur jüngeren politischen Geschichte Brasiliens gehört wiederum die Regierung der sogenannten Arbeiterpartei PT, die die letzten 13 Jahre an der Macht war. Anfänglich gelang es der Partei, sehr viele Menschen in Brasilien durch staatliche Programme über die Armutsgrenze zu heben und generell mehr arme Menschen am Konsum der Mittelschicht teilhaben zu lassen. Das ist wichtig, um zu verstehen, was die aktuelle Reaktion in Form von Bolsonaro auch aus der Mittel- und Oberschicht ausgehend bewirkt hat. In einem Land mit extremen Unterschieden zwischen Arm und Reich ist und war es vielen Leuten aus besseren Verhältnissen Unrecht, sich plötzlich ihre Orte, an denen sie sich exklusiv und sicher fühlten, mit Leuten teilen zu müssen, auf die sie eigentlich herabsahen. Denn plötzlich konnten sehr viel mehr Menschen zum Beispiel fliegen und Urlaub machen. Weiterhin sorgte die PT-Regierung über eine Quotenregelung dafür, dass mehr schwarze Personen an die Uni konnten. Auch hier lässt sich eine ähnliche Reaktion vermuten, in einem Land, das nach Jahrhunderten der Sklaverei und Segregation nach wie vor rassistisch strukturiert ist. Ein Trump-esker Typ, der sich traut, im Fernsehen all diese Ressentiments offen auszusprechen, fand da wohl offensichtlich Anklang. Weiterhin steht Bolsonaro aber auch für klare neoliberale Politik, gegen Umweltschutz, für die Erschließung und Ausbeutung des Amazonas sowie die Öffnung von Märkten für ausländische Firmen generell. Also auch die tatsächlich besitzende Klasse hatte hier ihren Wunschkandidaten. Bleibt also die Frage, wieso gerade auch arme Menschen für Bolsonaro stimmten. Now we can say that anti-Workers Party sentiment is. Es zeigt sich, dass eine Anti-Haltung gegenüber der PT-Regierung essentiell ist, um jeden, der sagt, er sei gegen die Linke, gegen die Arbeiterpartei, gegen Korruption, an die Macht zu bringen. Das ist der Weg, den Bolsonaro und alle anderen PolitikerInnen der Rechten benutzen, um an Macht zu gelangen. Drei von Bolsonaros Söhnen sind auch im Kongress. Einer davon, Eduardo Bolsonaro, ist jetzt der Abgeordnete mit dem besten Wahlergebnis in der Geschichte der brasilianischen Demokratie. Während 50 Millionen im ganzen Land für Bolsonaro gestimmt haben, haben fast 2 Millionen in Sao Paulo für seinen Sohn gestimmt. Also, selbst wenn Bolsonaro die Wahl nicht gewinnen würde, haben wir ein echtes Problem. Denn ein Drittel der Bevölkerung unterstützt seine Ideen, seine Agenda. Und das zeigt sich schon jetzt. Nach der ersten Wahlrunde gab es viele Nachrichten über Bolsonaro-Anhänger, die Leute im ganzen Land geschlagen, erstochen und getötet haben. Wir befinden uns mitten in einem Momentum der Rechten, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt den Kandidaten der extremen Rechten und seine faschistische Politik, nur um von der Arbeiterpartei und ihren Geschichten wegzukommen. His fascist politics only to be away of the Workers Party politics and history. Genau dieser Punkt ist recht zentral, die Korruption der PT-Regierung. Dazu muss man wissen, wie im Bericht erwähnt, dass Korruptionsskandale in Brasilien Teil der politischen Normalität sind. Auch ein Hinterbänkler, der 27 Jahre lang eine ruhige Kugel schiebt, ist davon nicht unbetroffen. Die unlauteren Geschäfte, Bestechungen und so weiter betreffen alle Parteien in Brasilien. Doch was sich in den letzten Jahren klar zeigte, ist eine Medienkampagne gegen die PT-Regierung, die unter anderem in der Amtsenthebung Dilma Rousseff oder der Verhaftung ihres Vorgängers und des Hoffnungsträgers der PT, Lula, gipfelte. Die politische Propaganda, die Bolsonaro zum vermeintlichen Gegenspieler der Korruption machte, muss hier als Teil der Erklärung für dessen Erfolg herhalten. Kurz erwähnt sei aber auch die Macht der evangelikalen Kirchen in Brasilien, mit welchen Bolsonaro, so erscheint es, ein strategisches und erfolgreiches Bündnis einging. As anarchists and as anti-capitalists and anti-fascists, we are joining the demonstrations. Als AnarchistInnen und AntikapitalistInnen nehmen wir teil an den politischen Mobilisierungen gegen Bolsonaro. Es gibt die Internetmobilisierung Elenao, das heißt nicht er. Sie wurde von Frauen in sozialen Medien gestartet und rief zu einem Protest am letzten Tag im September auf. In 114 Städten waren die Straßen in fast allen Staaten Brasiliens voll mit Leuten, die gegen Bolsonaro protestierten. Nicht für irgendwen anders, aber speziell gegen Bolsonaro, gegen die Rechten, gegen den Faschismus. Das war ein großer und wichtiger Moment, Hunderttausende Leute zu sehen, die sich versammelten und gemeinsam auf der Straße waren gegen Faschismus und für die Rechte von Frauen, LGBTQ, Indigene, ArbeiterInnen. Wir sind Teil davon. Wir müssen uns organisieren, um unsere Leben zu schützen, unsere Orte, unsere sozialen Zentren und alle Bewegungen und alle, die Ziel dieser Politik und ihrer Unterstützer werden können. Denn das passiert schon jetzt. Die Gewalt ist schon da, auf der Straße. Leute haben schon Angst, das Haus zu verlassen. Diese Demo war ein Versuch, uns selbst zu zeigen, dass wir nicht alleine sind und dass wir zusammenkommen können und den Faschismus besiegen können auf der Straße und in der Politik. Ein Genosse aus Osteuropa hat mal gesagt, es ist leichter, die Faschisten zu schlagen, wenn sie eine Gang mit ein paar Dutzend Leuten in deiner Stadt sind. Aber wenn es 50 Millionen Leute in deinem Land sind, dann sind es dein Vater, dein Nachbar, dein Lehrer, der Busfahrer. Jeder ist Leuten nahe, die diese Politik und Agenda unterstützen. Wir können also nicht mehr einfach Leute konfrontieren. Wir müssen uns genau überlegen, wie wir dem Faschismus begegnen, als tagtägliche Politik, in unserem Alltag, in unseren Diskussionen, im täglichen Verhalten. Politics in our daily lives, in our daily discussions, in our daily behaviors. Wir haben Freunde von uns in Brasilien gefragt, womit ihnen in den nächsten Tagen geholfen wäre. Ihre Antworten umfassen einerseits, dass Leute gebraucht werden, die in der Lage sind, vom Englischen oder anderen Sprachen ins Portugiesische zu übersetzen, damit ein besserer internationaler Informationsfluss möglich ist und von Erfahrungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, profitiert werden kann. Aber auch Inhalte sind erwünscht. Sicherheitskonzepte, on wie offline, Workshops dazu, Kommunikationsstrategien und mehr. Leute sind eingeladen, ihr Wissen digital, aber auch persönlich ins Land zu bringen. Es wird erwartet, dass besonders im Norden und Nordosten die Hilfe am nötigsten sein wird. Schließlich will Bolsonaro auch alle autonomen Gebiete von Indigenen aufkündigen und die weise Landbevölkerung mit dem Auftrag bewaffnen, sich das Land zu holen. Wir bleiben für euch auf jeden Fall am Thema. Falls ihr solidarisch aktiv werdet, lasst uns das gerne wissen. Und wenn ihr solidarisch aktiv werden wollt, aber nicht wisst wie, dann lasst uns das auch gerne wissen. Herbst 2018, Chemnitz. Wir erinnern uns. Eine tödlich endende Auseinandersetzung beim Stadtfest zum Anlass nehmend, beginnt eine weitere, erfolgreiche nationalistische Mobilisierung. Ein Bündnis aus freien Kameradschaften, Pegida und parlamentarischen Kräften der AfD gelingt es, tausende Anhänger auf die Straße zu bringen. Es kommt zu Hetzjagden auf alles, was nicht ins rechte Weltbild passt. Die exekutiven Institutionen, Polizei und Verfassungsschutz signalisieren ihre Bereitschaft zum autoritären Umsturz. Die massiv aufgerüstete, rechtlich entfesselte Polizei, die etwa beim G20 zeigen konnte, wie sie Straßenprotest brutal zu unterbinden vermag, glänzte durch Abwesenheit. Mediale Berichterstattung von rassistischer Gewalt wurde in Zweifel gezogen. Beamte gaben erneut polizeiliche Ermittlungsinformationen an rechte Strukturen weiter. Dennoch ließen sich antifaschistische Aktivistinnen, wenn auch zunächst deutlich in der Unterzahl, nicht entmutigen und organisierten Protest und Schutzstrukturen. Ein Bündnis ziemlich aller gesellschaftlicher Akteure, über den Chemnitzer Unternehmerverband bis zur CDU, gelang es unter dem Motto »Wir sind mehr« für ein Benefizkonzert letztendlich eine Mehrheit gegen die rassistischen Kundgebungen zu mobilisieren. Ein Bündnis also, das all jene Akteure enthält, die an den unerträglichen Verhältnissen mitgewoben haben. Jene, die durch Ausbau der Konkurrenzgesellschaft Entsolidarisierung und soziale Kälte schufen. Jene, die Migranten allein als ausbeutbare Arbeitskraft schätzen. Jene, die ihre politischen Karrieren auf die Melange aus Angst, Vorurteil und Patriotismus aufbauen. Wir haben mit Aktivisten aus Dresden und einem anarchistischen Gefährten aus Jena gesprochen. Hören wir doch einmal rein. Den Tag später, am Sonntag, dann haben sich Hooligans aus ganz Chemnitz zusammengefunden, sind durch Chemnitz gezogen, um Ausländer zu jagen. Und die Sprüche, die da skandiert waren, für jeden toten Deutschen ein toter Ausländer. Und sie haben haben Menschen durch die ganze Stadt gejagt und da waren es ungefähr 800 Nazis, Hooligans, die durch Chemnitz gezogen sind und es war so gut wie keine Polizei da und das Stadtfest musste auch abgesagt werden. Nachdem es am Sonntag eine Hetzjagd gab von Hooligans, die vermeintlich Ausländer oder POCs, Geflüchtete durch Chemnitz gejagt haben, kam es dann am Montag zu einer großen Demonstration, zu der Pro Chemnitz aufgerufen hatte, die ein Pegida-Ableger sind. Und es war relativ schnell klar, dass nicht nur Pro Chemnitz mobilisiert, sondern es ist bundesweit auf Neonazi-Seiten und Hooligans-Seiten geteilt worden. Und am Montag danach gab es einen Aufmarsch von bis zu 8000 Hooligans, Neonazis und sogenannten besorgten Bürgerinnen, die durch Chemnitz gezogen sind. Und der Skandal war, dass es gab so gut wie keine Polizei und die Nazis konnten sich an dem Abend frei durch Chemnitz bewegen und haben Gegendemonstranten angegriffen, wieder POCs und Geflüchtete durch Chemnitz gejagt und auch Journalisten angegriffen. Und die Polizei konnte nichts machen und es war eine bundesweite Anreise von Hooligans oder hauptsächlich aus Ostdeutschland, aber sehr viele Hooligans sind auch von außerhalb angereist. Die Nazis haben Hitlergrüße gemacht, Pyrotechnik gezündet und ein Spruch war sehr präsent, der ging, wir sind die Krieger, wir sind die Fans, Adolf Hitler Hooligans. Und das hat dann auch eben für Schlagzeilen gesorgt, ja. Es war alles. Es waren organisierte Hooligans, es waren organisierte Nazi-Gruppen aus allen Spektren, von allen Parteien, von allen Nazi-Gruppierungen. Es waren lokale Einwohner von Chemnitz, die da hingegangen sind, die offen mit Rechten sympathisieren. Es waren AfD-Politiker, es waren neurechte Menschen da, es war alles da. Dadurch, dass die Polizei überhaupt nicht vor Ort war, konnten die Nazis tatsächlich Menschen durch die Stadt jagen. Wobei die Hauptjagd am Sonntag davor stattgefunden hatte. Am Samstag haben sie eine Demonstration gemacht und sind nach der Demonstration durch Chemnitz und haben auch Antifas gejagt und Journalisten. Aber es war nicht so krass wie am Sonntag. Aber trotzdem war es ich war vor Ort und es war eine sehr, sehr bedrohliche Situation. Auch nach Heidenau und Freital war das mit einer der krassesten Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Es gab noch einen Angriff auf ein jüdisches Geschäft. Stimmt. Ja, auf ein jüdisches Geschäft wurde noch angegriffen und die Polizei hat diese Meldung erst eineinhalb Wochen später rausgebracht. Ja. Also es gab eine Woche später am Samstag noch eine Demonstration, wo dann auch die AfD, die neue rechte Partei in Deutschland, gemeinsam mit den Nazis aufmarschiert, also gemeinsam wieder mit Pro Chemnitz. Das war auf der einen Seite ein sehr gutes Gefühl, weil auch bundesweit Antifas angereist sind und das Zahlenverhältnis nicht mehr so krass war. Also es waren ungefähr 6.000, 7.000 Nazis und besorgte Bürgerinnen und Hooligans und auf der Antifa-Seite waren 4.500 Antifas. Und man hatte das Gefühl, da was entgegenzusetzen. Es gab auch eine Blockade, die maßgeblich zur Verzögerung des Aufmarsches beigetragen hat. Das war ein Gefühl, was okay war. Aber am Montag selber, also die Woche davor, was in der Presse so groß diskutiert wurde, das war für mich eine der krassesten Erfahrungen, die ich, glaube ich, im Kontakt mit Nazis hatte. Ja, und der Fokus war dann auch schon ein bisschen mehr eigentlich auf den Linken, das hat man schon gemerkt. Also das hat man wieder gemerkt, ja. Also das ist auch wieder so, wenn die Polizei da ist, dann ist sie nicht da, um Nazis Herr zu werden, sondern dann konzentrieren sie sich auf die Linken und wollen dort Repression. Es gab auch einen Kessel, wo 300 Antifas gekesselt wurden ohne Grund, während Hooligans durch Chemnitz wieder gezogen sind und Hitlergrüße gezeigt haben und Leute attackiert haben, Journalisten angegriffen haben. Da ist die Polizei nicht dazwischen gegangen, aber bei den Linken war sofort bei der kleinsten Dynamik Wasserwerfer da. Man muss auch sagen, dass die Polizei, die aus ganz Deutschland gekommen ist, anders war als die Polizei, die aus Sachsen gekommen ist. Die sächsischen Polizisten haben auf alle Fälle sehr, sehr offene, also hat man das Gefühl, sehr offene Sympathien für die Nazis, während die anderen Polizisten einfach ihren Job machen und da auch Linke nicht cool finden. Aber die sächsischen Polizisten sind auf alle Fälle nochmal deutlich negativer aufgefallen. Soweit aus Dresden. Hören wir noch einige abschließende Worte aus Jena. Die Ereignisse von Chemnitz haben eben auch weiterhin deutlich gemacht, wie sich der Staat entwickelt, wie der autoritäre Umbau des Staats vorangeht. Ne? Wir haben den Kretschmer gehört, der später gesagt hat, es gab in Chemnitz keine Hetzjagden. Wir haben den Maaßen, den Präsidenten des Verfassungsschutzes, gehört, der gesagt hat, ja, man müsse ja erstmal prüfen, ob dieses Video überhaupt richtig sei und vielleicht gab es diese Hetzjagden gar nicht. Also wir haben gesehen, wie von höchster politischer Ebene diese gezielte faschistische Straßengewalt ja nicht nur relativiert, sondern sogar geleugnet wurde. Und das bedeutet doch eigentlich, dass Teile des Staatsapparates diese Gewalt zulassen wollen. Ja, und eben die Straßenfaschisten ermutigen wollen, weiter so tätig zu werden. Was auch passiert ist, ist, dass ein Schließer, ein JVA-Beamter aus der JVA Dresden, den Haftbefehl gegen einen der vermeintlichen oder angeblichen oder wirklichen Mörder von Daniel H. Geleakt hat. Ja, er hat den abkopiert und dann an mehrere Rechte, auch Abgeordnete oder Mitglieder der AfD geschickt, auch an Leute von Pegida, und die haben das dann veröffentlicht. Wie dann später die Gefangengewerkschaft aufgedeckt hat, hat er das nicht als allein im Alleingang gemacht, sondern er hat das in Absprache mit einer ganzen Gruppe von JVA-Beamten gemacht. Ne? Die hatten sich vorher in einer WhatsApp-Gruppe abgesprochen. Und der Schließer hat ja auch dann später im Interview begründet, dass er das gemacht habe, damit das Volk endlich die Wahrheit erfahre und so weiter. Also er hat sich auch dieser rechtspopulistischen Rhetorik bedient. Und diese Statements, beziehungsweise das war der Anwalt, der das gesagt hatte, glaube ich, also diese Statements oder weitergegebenen Statements des Schließers, und der Fakt, dass er das vorher in einer ganzen Gruppe abgesprochen hat, weist darauf hin, dass es unter den JVA-Beamten, also könnte man verallgemeinern im Staatsapparat und gerade in Sicherheitsapparaten, ganze Netzwerke gibt von faschistisch eingestellten Beamten oder, sag ich mal, Sympathisanten. Und das zeigt uns eben insgesamt, dass dieser Staat sich durchaus in eine ziemlich autoritäre Richtung entwickelt, dass hohe Staatsbeamte und führende Politiker faschistische Straßengewalt rechtfertigen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite es eben viele Beamte gibt, die damit sympathisieren und die diese Entwicklung auch unterstützen. Und Herr Friedrich Burschel vom NSU-Watch, der hat in Chemnitz dann auch eine Rede gehalten, hat gesagt, die Ereignisse von Chemnitz, also sowohl die Gewalt auf der Straße als auch die Haltung der Politik und des Staats, das ist kein Einzelereignis, sondern die Ereignisse von Chemnitz sind quasi eine Etappe in diesem schleichenden Prozess, den ich jetzt autoritären Umbau genannt habe. Andere nennen den Rechtsentwicklung, Rechtsruck oder Faschisierung. Und der Burschel hat gesagt, das ist nur eine Etappe in dieser Eskalationsstrategie der Rechten, also die diese Entwicklung ja ganz bewusst vorantreiben, und diese Episode wird von einer weiteren gefolgt sein. Das ist eine Eskalationsstrategie, wo sozusagen ein Schritt nach dem anderen folgt, und nicht mal zwei Wochen später hat es ja eine ähnliche Entwicklung, hat es auch ähnliche Geschehen auf der Straße in Köthen gegeben. Da hat der Burschel dann im Grunde die Rede nochmal gehalten und konnte sagen, ja, diese Einschätzung wurde eben einfach bestätigt, dass Chemnitz und Köthen, das werden keine Einzelereignisse bleiben, sondern es wird weiter immer wieder solche Ereignisse geben. Und darauf müssen wir uns eben für die Zukunft einstellen. Teil des autoritären Umbaus ist nicht bloß faschistische Straßengewalt, sondern auch der weitere Ausbau des Polizeistaats. Ebenfalls in Sachsen wird zurzeit gegen eine weitere Verschärfung des Polizeigesetzes gekämpft. Informiert euch dazu unter anderem auf sachsens-demokratie.net. Vielleicht ein Moment Musik, um sich gut abzureagieren. Hier kommt Die Leere im Kern deiner Hoffnung mit Dein ganzes Leben lang. We'll be right back. So, jetzt geht's weiter mit Infos zu der Kiezkneipe Syndikat. Also herzlich willkommen zur ersten Kundgebung zur Solidarität mit dem Kiezkneipe Syndikat. Bisher gab es da nur Treffen hier in der Kneipe selber, wo eine Menge Leute da waren und im verrauchten Raum hat alle möglichen Sachen ausgetauscht haben. Beim ersten Treffen, nur ein paar Tage nachdem das mit der Kündigung öffentlich gemacht wurde, waren schon 80 Leute hier in der Kneipe. Bei der Kiezversammlung, anderthalb Wochen später, über 200. Es mussten 30 Leute draußen stehen, weil nicht alle reingepasst haben. Das ist super krass, das ist total geil und gibt uns richtig, richtig viel Mut. Leider gab es bisher noch keinen öffentlichen Protest auf der Straße. Deswegen wurde halt heute diese Kundgebung organisiert, damit der ganze Widerstand und der Protest und der Nerv und der Ärger, den viele, viele Leute haben, auch mal auf der Straße sichtbar wird. Berlin-Neukölln, 12. Oktober, vor der Kiezkneipe Syndikat. Das Kollektiv der Kiezkneipe Syndikat aus der Weisestraße 56 hat nach fast 33 Jahren Existenz die Kündigung erhalten. Zum 31.12.2018 soll ein alteingesessener, tief in der Nachbarschaft verwurzelter und emanzipatorischer Treffpunkt seine Pforten schließen. Wir sind wütend und wir sind traurig. Über den Treffpunkt, das verlängerte Wohnzimmer der solidarischen Begegnungsstätte, die uns im Schillerkiez genommen werden soll. Über den drohenden Verlust einer der wenigen Orte dort, in dem nicht darauf geachtet wird, wie viel Mensch verdient oder welche Sexualität, Herkunft, Status oder Geschichte jemand hat. Proletarier und Autonome, Hipster und Asseln, Studenten und Harzer, sie alle hat diese Kneipe schon kommen und gehen gesehen, heißt es in einer Internetbewertung, mit der eigentlich alles gesagt ist. Das Syndikat ist ein Ort, in dem alle Widersprüche des Schillerkiez auftauchen, sich begegnen und im besten Fall zusammenkommen oder sich zumindest kennenlernen. Circa 300 Menschen waren dem Aufruf einer Solidaritätsgruppe zu einer Kundgebung vor der Kneipe gefolgt. Und natürlich ließen sie es sich nicht nehmen, im Anschluss auch nochmal spontan eine kämpferische Runde um den Kiez zu ziehen. Im klassischen Stil argentinischer Aufstände wurde der Protestzug zuweilen sogar von Topfscheppern aus Fenstern der Umgebung begrüßt. Was verbindet die Kneipe eigentlich mit dem Schillerkiez? So beschreibt es das aktuell dienstälteste Syndikatsmitglied. Wie schon vorher gesagt, das Syndikat gibt es seit 33 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wollte eigentlich niemand im Schillerkiez irgendwas machen. Das war einer der ärmsten Bezirke, Kieze in ganz Berlin. Hier wollte niemand eine Gastronomie aufmachen, weil es einfach nur... Es gab im Prinzip nur die klassische Neuköllner Eckkneipe, wo der Sozialhilfeempfänger sein Geld versoffen hat. Hier gab es sonst nichts weiteres. Seitdem die Kneipe hier besteht, hat es sich auch schon als Ort und Treffpunkt für viele Leute herausgebildet im Laufe der Zeit, wo sich Strukturen gebildet haben, wo sich Leute vernetzt haben, sich gegenseitig bei ihren Problemen geholfen haben. Wir sehen uns auch als Teil der Infrastruktur im Schillerkiez, die versucht, die Veränderungen, die in den letzten Jahren hier stattgefunden haben, unter dem groben Oberbegriff Gentrifizierung zusammengefasst. Wir versuchen uns dagegen zu wehren, haben auch vor Jahren schon, als es mit der Schließung des Tempelhofer Flughafens losging, wo klar wurde, jetzt ziehen die Mieten an, haben wir hier schon Kiezversammlungen gemacht und diverse Treffen und versucht, die Nachbarschaft zu organisieren, dass man zusammenhält, dass man sich dagegen wehrt. Wir sind ja im Laufe der Zeit einfach fest verwachsen. Hier, sowohl durch unsere Gäste wie durch unser eigenes Leben, Wohnen hier im Umfeld. Ein anderes Kollektivmitglied ergänzt. Jetzt auch durch die Kündigung hat sich es nochmal rauskristallisiert, dass auch NachbarInnen, die hier seit mehreren Jahrzehnten wohnen, uns auch so wahrnehmen als Teil der Infrastruktur, als einfach Teil des Schillerkiezes. Und selbst wenn Nachbarinnen noch nie hier einen Fuß reingesetzt haben, aber jetzt sagen, ihr gehört einfach zum Schillerkiez, das war schon immer so. Und es ist ja eine Schande, dass ihr jetzt auch weg sollt. Die Veränderung hier im Kiez in den letzten Jahren ist schon enorm. Also manchmal hat man das Gefühl, dass wenn man mal 2 Wochen in Urlaub war, dass in der Zeit hier schon wieder 5 neue Läden aufgemacht haben. Und gerade deswegen glaube ich, dass wir auch für viele Nachbarn so ein starkes Symbol sind. So als, ja, als Fels in der Brandung, der trotz aller Verdrängung, trotz aller Veränderung hier im Kiez immer da war. Und dass jetzt wir auch noch gehen sollen, ist für viele, glaube ich, so ein Schockmoment, wo vielleicht auch nochmal die Gefahr der eigenen Verdrängung auch nochmal hochkommt. Weil wenn das Syndikat schon gehen muss, so, dann trifft es mich vielleicht dann doch als nächstes, selbst wenn ich schon 20 Jahre hier wohne. Was man vielleicht auch erwähnen muss bei der Verwurzelung hier im Kiez, ist das Weisestraßenfest, was es, glaube ich, das erste Mal auch vor über 30 Jahren gab, was Mitarbeiter von hier oder Kollektivisten von hier und Gäste damals zum ersten Mal organisiert haben. Wir auch immer gerne unsere Infrastruktur und unser Wissen und unsere Möglichkeiten mit zur Verfügung gestellt haben. Mittlerweile wird das Weisestraßenfest von engagierten Nachbarn und Nachbarinnen hier aus dem Kiez organisiert. Wir sind aber immer noch auch ein fester Bestandteil dieses Festes. Dieses Straßenfest hat sich auch immer als offenes Fest auch gegen Gentrifizierung, gegen die brutale Veränderung hier im Kiez gewährt. Es ging immer darum, dass die Leute, die hier wohnen und leben, auch weiterhin hier wohnen und leben können und nicht den Kapitalinteressen aus aller Welt weichen müssen. Man muss aber auch sagen, dass wir alle Trinkgelder schon immer auch spenden für soziale Zwecke, sei es, es geht, wie wir so gern schön gesagt haben, mit einem Kinderheim in Sri Lanka los, was wir regelmäßig unterstützt haben, aber auch von Repressionen betroffene Antifaschisten, Anarchisten weltweit, die wir unterstützen, kleinere Projekte hier im Kiez. Mit unseren Preisen versuchen wir am unteren Ende der Möglichkeit zu sein, sodass ich auch Leute mit Geringverdiener, Hartz-IV-Empfänger und ähnliche auch nach wie vor auch noch Kneipe leisten können. Uns geht es halt nicht darum, dass wir hiermit kommerziell erfolgreich sind. Der Laden muss sich selber tragen. Das ist das Einzige, worum es uns geht. Syndikat muss bleiben, Nazis vertreiben! Syndikat muss bleiben, Nazis vertreiben! Syndikat muss bleiben, Nazis vertreiben! Syndikat muss bleiben, Nazis vertreiben! Es gibt jedoch auch einen anderen Aspekt, für den der Erhalt der Kiezkneipe äußerst wichtig ist. Die drohende Gefahr durch Nazi-Aktivitäten. Ein POC, der auf der Kundgebung sprach, beschrieb das so. Wenn Syndikat verschwindet, das kommt eine Neste. Neste, Neste. Das heißt, in dieser Kiez wir nicht mehr Nazi oder die Leute, die uns nicht mögen, bekämpfen. Damals schon, meine Erinnerung, die Nazis, die konnten nicht zum Kreuzberg kommen. Sie haben Angst. Jetzt, Friedrichshain, die kommen auch drin. Hier auch noch, Köln, die kommen auch drin. Deshalb, wir müssen, tut mir leid, wenn ich muss sagen, wir müssen dieses System bekämpfen. Sonst sind wir drin. Ein Kollektivmitglied führt aus Sicht des Syndikats aus, welche Rolle einer Kneipe wie dem Syndikat dabei zukommt. Ja, also ob man es glaubt oder nicht, Neukölln hat allen Vorteilen zum Trotz eine sehr aktive, wenn nicht sogar immer mal wieder mit die aktivste Nazi-Szene in Berlin. Also gerade im Neuköllner Süden wohnen sehr viele organisierte Nazi-Kader. Und es kommt eben immer mal wieder alle paar Jahre zu einem Anwachsen von Übergriffen, von Angriffen auf alles, was nicht dem neonazistischen Weltbild entspricht. sprich eben auf Wohnungen, auf Geschäfte von Menschen, die sie in irgendeiner Form als links verorten, auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte. Und jetzt ganz aktuell gab es in den letzten Wochen hier im Schillerkiez zwei Vorfälle, wo eine größere Nazi-Gruppe durch den Kiez gezogen ist. Beide Male konnte diese Nazi-Gruppe mehr oder weniger erfolgreich gestellt und vertrieben werden, bevor irgendwas Schlimmeres passiert ist. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn in einem Kiez genug Menschen leben, die sich noch als aktive Antifaschistinnen begreifen und eben auch Räume haben, wo sie sich treffen und rumhängen können. Also ganz praktisch waren es viele Gäste aus dem Syndikat oder die im Umfeld wohnen, die sich bei solchen Vorfällen schnell mobilisieren lassen, schnell einschreiten können, viel schneller als zum Beispiel die Polizei es kann. Und wenn es solche Orte wie das Syndikat nicht mehr gibt, dann fehlt einfach diese Infrastrukturen, diese von dort aus gewachsenen Netzwerke. Und das heißt, dass im schlimmsten Fall dann eben so ein Nazi-Mob lange Zeit ungehindert hier rummarodieren kann, ohne auf Gegenwehr zu treffen. Neben den Kiezversammlungen und Kundgebungen vor der Kneipe, aber auch vor der Bezirksverordnetenversammlung, gab es unterschiedlichste Protestformen. Eine davon haben wir begleitet. Wir sind hier heute, um eine Mikrofonikia durch den Kiez zu machen. Und da geht es eigentlich nur darum, dass man sich in einer kleineren Gruppe oder auch mit mehreren kleineren Gruppen, so 10 Leute jeweils, trifft, durch die Straßen zieht und 1-2 Megafone dabei hat. Und durch die Megafone werden halt immer wieder so kurze Durchsagen gemacht, worum es geht. Und drumherum verteilen wir uns und sprechen Leute an, verteilen Flyer. Liebe Leute aus dem Kiez, die Kiezkneipe Syndikat soll nach 33 Jahren zumachen. Das Syndikat ist ein Ort, an dem alle willkommen sind. Jetzt schmeißt der Eigentümer die Kneipe raus, um sie dann teurer zu vermieten. Das ist leider kein Einzelfall. Angeblich kommt es aus Griechenland, das ist nie zu Ende recherchiert. Und deswegen heißt das irgendwie hier dann auch Mikrofonikia, weil wir damals dachten, das heißt dort so. Und ist auf jeden Fall eine gute Form, um so auf der Straße zu mobilisieren, ins Gespräch zu kommen. Ja, ist nett immer. Mhm. Haben wir schon eine Liste voll? Während der Mikrofonikia wurden, wie bereits seit Wochen, auch fleißig Unterschriften zum Erhalt des Syndikats gesammelt. Bis zu jenem Tag waren bereits mehr als 2000 Unterschriften zusammengekommen. Und von einer Teilnehmerin wollten wir wissen, wie das Ganze bei den Leuten auf der Straße denn ankam. Ja, ich glaube schon, es ist eine gute Aktion. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute voll interessiert daran sind. Einfach das Thema Mieten in Neukölln ist halt voll wichtig und alle sind genervt davon. Und viele Leute wissen auch sogar schon Bescheid über das Syndikat, weil das einfach eine Institution im Kiez ist, wo viele Leute hingehen. Und ist gut, Leute sollen sich organisieren. Los geht's. Und schon mal noch eine Ankündigung für in die Zukunft, weil das Syndikat ist natürlich nicht das einzige Projekt, linkes Projekt, was zurzeit von Räumung und Kündigung bedroht ist. Zum 31.12.2018, also gleichzeitig mit uns, sollen die Jugendzentren Truckstore und Potze in Schöneberg nach über 47 und 36 Jahren, korrigiert mich, geschlossen werden. Zum selben Datum soll das feministische Hausprojekt Liebig 34 in Friedrichshain nach 28 Jahren geräumt werden. Das heißt, an einem Tag sollen einfach mal so 160 Jahre linke Infrastruktur aus Berlin verschwinden. Und es geht leider weiter. Im Mai nächsten Jahres soll das Kneipenkollektiv Meuterei aus der Reichenberger Straße raus. Die Braunschweiger Straße, das Hausprojekt, ist ebenfalls nicht sicher und da läuft der Vertrag ebenfalls in 2 Jahren, glaube ich, aus. Also alles Sachen, die Berlin nicht schöner machen. Zum Schluss lassen wir nochmals das Syndikat zu Wort kommen. Lasst uns also gemeinsam dagegen vorgehen, egal ob es um das Syndikat, eure Wohnung oder euer Stammcafé geht. Wir sollten und wir müssen selbst über das entscheiden können, was uns selbst betrifft. Unterstützt uns, das Syndikat, bei seinem Kampf gegen die drohende Verdrängung aus dem Kiez. Aber kämpft auch selbst, mit uns allen gemeinsam und solidarisch, gegen jegliche Verdrängung aus eurem und unserem Kiez. Syndikat bleibt! Und wir bleiben natürlich alle. Kurzes Aufladen mit diesem Song Still Don't Know How to Party von Back and the Rejected. In was uns sonst von der Stunde bleibt, hört ihr nun, wie jeden Monat, Wo herrscht Anarchie, den Link-Tipp und Solidarität im Alltag. In our element, the Ruby will be rain. Bang! Only place where still feels safe to come out of hiding. Explode onto the dance floor, half a hundred of us strong. Clear the room of all her crews, I'll sing along to every song. Still don't know how to party. Nobody, people ever talk to me, no. Still don't know how to party. Break my wet and wages, go for liquid weed dispensary. Binary contagion spreading left and to the right of me. Enticing me, inside of me, inviting me to partake. Whose flavor of fascism, whose style of status? So we're scrolling through the shindig, to shit into the lampshade. Pickle for the Kool-Aid, pissing in the lemonade. Polarized partisans all actually agree. Party's over, get it by fire. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Schon wieder ist ein Monat zu Ende. Dieses Mal der Oktober. Und geprägt war er von den parlamentarischen Scharmützeln dieser Tage. Die Grünen als die neuen HeilsbringerInnen, die sogenannten Volksparteien im Sturzflug in Richtung Einstelligkeit. Aber wer darf bei dem Ganzen nicht fehlen? Natürlich die Anarchie. Und um die geht es in unserer monatlichen Presseschau ja bekanntlich. Entsprechend fangen wir auch gleich in der Politik an. Genauer gesagt in der CDU. Denn, wie die neue Osnabrücker Zeitung zu berichten weiß, wabert ein Hauch von Anarchie durch die Partei. Was ist da bloß los in der CDU? Die Antwort liegt im möglichen Kampfkandidaturen gegen die ewige Parteivorsitzende Angela Merkel. So kommt in der Zeitung der Berliner Ortsverband Kleistpark zu Wort, der Meinung ist, dass es sich um Spaßkandidaturen handelt, die das Amt und die Partei beschädigen. Zudem wird ein CDU-Abgeordneter mit den Worten zitiert: Wenn der Eindruck erweckt wird, dass jeder alles kann, wird letztlich der ganze Laden beschädigt. Ja, wo kämen wir denn hin, wenn alle in die Lage versetzt würden, alles zu können? Ach so, ja, die Anarchie. Nun tritt Angela Merkel ja gar nicht mehr als Kandidatin an. Die Kampfabstimmung läuft dann ohne sie ab. Ob aber in Parteien oder sogar in Parlamenten überhaupt Abstimmungen möglich sind, ist nicht immer so klar. So beschreibt die Tagespost die Situation im Deutschen Bundestag folgendermaßen. Nach der namentlichen Abstimmung über die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung des Iraks herrscht im Plenarsaal kurzzeitig Anarchie. Hui, selbst im Parlament. Aber wir haben uns zu früh gefreut, denn Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, die Linke, versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Ich werde den nächsten Tagesordnungspunkt nicht aufrufen, bevor sowohl die Mitglieder der Bundesregierung, die hier noch im Gang stehen, als auch die Mitglieder der Fraktionen, die im Moment meinen, hier in den Gängen Gespräche führen zu müssen, dies nicht beenden und die notwendige Aufmerksamkeit hergestellt ist. Tja, mit der Linken ist die Anarchie halt nicht wirklich zu machen. Wir bleiben bei den politischen Parteien und wenden uns wieder der CDU zu. Der Pfalz-Express berichtet über Kandl und die Auseinandersetzungen um Protest und Gegenprotest und interviewt dazu zwei CDU-Abgeordnete. Und diese bringen uns jedoch auf die Spur der Anarchie, so heißt es in ihrer Antwort. Aber schon die Tatsache, dass Parolen wie »Deutsche Polizisten schützen die Faschisten« oder »Gegen das Konstrukt von Volk, Nation und Rasse, für uns gibt's nur eins, Klasse gegen Klasse« gerufen werden, steht unseren Werten zutiefst konträr gegenüber. Weitere Sprüche wären zum Beispiel »Viva, viva, la Anarchia! Es lebe die Anarchie!« Gut, dass die beiden dabei waren und davon berichten können. Nee, Moment mal. Die beiden, die so fleißig Demosprüche zitieren, waren selbst überhaupt nicht vor Ort? Na sowas. Jetzt haben wir auch noch Fake News zum Aufkommen der Anarchie. Wir wechseln komplett das Thema. Denn Michael Angele, stellvertretender Chefredakteur des Freitags, musste sich etwas von der Seele reden. In seinem Kulturbeitrag geht es um das Thema Kinder und Verkehr. Kinder reagieren empfindlich auf solche Regelverstöße. In ihrem Zimmer herrscht Anarchie. Aber weh, du fährst innerorts mit dem Auto 52 km/h. Du fährst zu schnell. Sie brauchen klare Linien. Oh weh, oh weh, oh weh. Welch ein Missverständnis. Klare Linien. Was ein Quatsch. Bloß weil Kinder Anarchie leben, heißt er noch lange nicht, dass sie Rasen im Ortsbereich gutheißen müssen. Anarchie heißt nämlich auch, auf das Wohl und die Gesundheit anderer Menschen zu achten. Diese paradiesische Idylle trügt. Denn überall droht Gefahr. In Parks, auf öffentlichen Plätzen, sogar in den eigenen vier Wänden. Nirgendwo ist es sicher. Die drohende Gefahr lauert überall. Meine Eltern haben mir schon früh gesagt, pass auf dich auf und sei vorsichtig. Ständig werde ich von ihnen grundlos bedrängt. Als Journalist komme ich mit den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt. Aber sobald die dabei sind, werde ich vorsichtig. Ich fühle mich unsicher, wenn ich ihnen begegne, weil sie mich grundlos geprügelt haben. Das ist kein Einzelfall. Das ist das System. Sie haben um 6 Uhr morgens geklingelt, haben die Wohnung auf den Kopf gestellt, Schlafzimmer durchsucht, alle Räume durchsucht, alles beschlagnahmt an Hardware und Elektronik. Für mich sind sie ganz klar kein Freund und Helfer, sondern eine Bedrohung. Durch das neue Polizeiaufgabengesetz wurden Polizeibefugnisse drastisch ausgeweitet. Mit dem juristisch vagen Begriff der drohenden Gefahr werden schwere Eingriffe in die Grundrechte als präventive Maßnahmen legitimiert. Polizeiwillkür, Überwachung und Polizeigewalt werden mit dem Polizeiaufgabengesetz immer mehr zum Alltag. Spätestens jetzt wird klar, die drohende Gefahr, die überall lauert, ist die Polizei. Und um genau diese Gefahr, die das Peng-Kollektiv in dem eben gehörten Video beschreibt, zu begegnen, hat eben jene Gruppe die Webseite copmap.de gestartet. Dort findet ihr eine Karte, in der ihr nicht nur Polizeiwachen und Überwachungskameras, sondern auch Personenkontrollen, Polizeistreifen, Zivicops und berittene PolizistInnen eintragen könnt. Die Daten werden 2 Stunden lang gespeichert und angezeigt, sodass die Karte immer relativ aktuell bleibt. Das Peng-Kollektiv schreibt selbst auf der Webseite: Die Copmap ermöglicht es, die drohende Gefahr im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Die NutzerInnen können dadurch zu einem informierten, bewussten Umgang mit der Polizeipräsenz finden, um sich vor eventueller Diskriminierung und Gewalt zu schützen. Neben der Copmap ruft das Peng-Kollektiv dazu auf, gegen die neuen Polizeigesetze in Bayern und anderswo aktiv zu werden und auf die Straße zu gehen. Und da können wir uns nur anschließen. Polizisten, ob mit noch mehr Macht oder ohne, braucht ja nun wirklich niemand. Also schaut mal vorbei auf cop-map.de. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Diesmal vorgelesen aus dem Handbuch der Kommunikationsguerilla. Von Patrioten zu Landesverrätern. Norwegische Faschisten hatte eine Gründungsversammlung für eine neue lokale Partei, die Patriotenpartei, organisiert. Auf diesem Treffen sollten die Mitglieder über die Ziele der neuen Partei entscheiden. Antifaschistische GegnerInnen des Vorhabens versammelten sich, um die Zusammenkunft zu stören. Aber als sie feststellten, dass sie mehr waren als die Faschisten selbst, änderten sie ihre Taktik. Sie nahmen an den Wahlen teil und setzten eine neue Parteiführung ein. Die Mehrheit setzte nun eine Vielzahl abweichender Regeln durch und änderte den Namen in Landesverräterpartei. Das neue Parteiprogramm war strikt antirassistisch und alle anwesenden Mitglieder mussten antirassistische Lieder singen. Die von den Faschisten herbeigeführte Polizei weigerte sich einzugreifen, da alles legal gewesen sei. So, das war's wieder für diesen Monat. Wir lassen mal ausklingen mit ein bisschen Ska von Pack and Rejected. Aber bevor wir euch in Ruhe auf euren Stühlen tanzen lassen, noch einen Hinweis auf den Eventkalender im November. Diesen Monat gibt's Demos gegen die geplanten Polizeigesetze in Berlin und Brandenburg. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch die Innenministerkonferenz. Wie bitte? Naja, euch fällt schon was ein. Tschüss und bis nächsten Monat. One way or the other. denn nicht?